bin ich aber auch bereit, ne? So lang ist es noch nicht her, davor ich zu sehen. Ich war ein toller Wellenbär, wie ich vor dir steh. Und ich war frei wie der Wind. Ja, so frei. Über'n Äquator haben die Jungs mich blau gemacht, wie ein Matrosenchor. Ich hab das Lied noch im Ohr. Alle Mann an Deck, der Kapitän ist weg. Neptun hat schon einen Sitzen. Alle Mann an Deck. Kapitän ist weg. Neptun hat schon einen Winter. Alle Mann an Deck. Und in jeder Hafenstadt hatte ich ne Braut. Eine hat ihr Herz verschenkt, die andere Geld geklaut. Und ich war frei wie der Wind. Ja, so frei wie der Wind. Unser alter Kapitän sagte, seht euch vor, dieses Dienst und Schnaps, im Matrosenchor. Ich hab das Lied noch im Ohr. Alle Mann an Deck, der Kapitän ist weg. Neptun hat schon einen Witzen. Alle Mann an Deck. Stell mir vor, ich wär wieder mal auf See, im Matrosenchor. Ich hab das Lied noch im Ohr. Alle Mann an Deck, der Kapitän ist.